Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. Friends who are spread out throughout the continents. Freunde, die über alle Kontinente verteilt sind. And who are listening to us teaching them. Und die unserer Lehre zuhören. We keep getting messages from places in the world that I never even knew I would get to. Wir erhalten Nachrichten von Orten auf der Welt, wo ich nie gedacht hätte, dass wir diese erreichen würden. But we do get there. Aber wir erreichen sie. That's what Jesus has done through us and we're very grateful. Das hat Jesus durch uns getan und wir sind sehr dankbar dafür. But now, Paul says in verse 26, he is grieved to know that you found out that he had been sick. Aber jetzt, sagt Paulus in Vers 26, ist er bekümmert darüber, dass ihr erfahren habt, dass er krank war. What a guy this Epaphroditus must have been. Was für ein Mann muss dieser Epaphroditus gewesen sein? I mean, the guy was sick. Er war krank. Now, the other people that really, really, really love him find out. Und die anderen, die ihn wirklich lieben, finden das heraus. And he's grieved. Und ist bekümmert. I mean, what kind of a fellow this must have been? Ich meine, was für ein Typ muss das gewesen sein? Because most people, when they're sick, they want self-pity. Denn die meisten wollen Selbstmitleid, wenn sie krank sind. Hey, tell everybody how sick I am. Hey, sag allen, wie krank ich bin. Send it to every group. Stelle es in jede Gruppe. Post it on Facebook. I'm so sick and somebody needs to care about me. Post es auf Facebook. Ich bin so krank und jemand muss sich um mich kümmern. Listen, yes, we need to care for one another, of course. Natürlich müssen wir uns umeinander kümmern, natürlich. But Epaphroditus, aber Epaphroditus, when he found out that they knew that he was sick, he actually was distressed about that. War wirklich bedrückt, als merkte, dass sie erfahren hatten, dass krank war. Why? Warum? Because he obviously had learned from Paul to live a selfless life. Weil offensichtlich von Paulus gelernt hatte, ein selbstloses Leben zu führen. Now you also have to remember, du musst auch bedenken, that they did not live in the modern time that we live today. Dass sie nicht in einer modernen Zeit lebten, wie wir heute. They couldn't get an airplane and come and visit him when he was sick because there were no airplanes. Sie konnten nicht in den Flieger steigen und ihn besuchen, als krank war, denn es gab keine Flugzeuge. It was a long distance. Es war eine weite Strecke. So they found out that Epaphroditus is sick and obviously really cared about him. Sie fanden also heraus, dass Epaphroditus krank war und machten sich offensichtlich wirklich Sorgen um ihn. And they couldn't go to where he was to hug him. Und sie konnten nicht zu ihm gehen, um ihn zu umarmen. And they didn't even know, is he better, is he not better, is he dying, what's going on? Sie wussten nicht mal, ob es ihm besser ging oder nicht, ob im Sterben lag oder wie es ihn stand. Think about this. Überleg mal. Even to send a letter to another place took a long time. Selbst einen Brief zu schicken dauerte eine lange Zeit. So Epaphroditus was so selfless. Epaphroditus war also so selbstlos, that he did not want the others to be burdened by his own sickness. Dass nicht wollte, dass seine Krankheit eine Last für die anderen darstellte. I love the heart of this man. Ich liebe das Herz dieses Mannes. But look what Paul says now. Doch schau, was Paulus nun sagt. He says that he was grieved now that he knew that you found out that he had been sick. Aber jetzt ist bekümmert darüber, dass ihr erfahren habt, dass krank war. So he longs to return and comfort you in this. Und so sehnt sich danach, zurückzukehren und euch darin zu trösten. So Epaphroditus obviously lived for the well-being of the others, not his own. Epaphroditus lebte also offensichtlich für das Wohl der anderen und nicht für sein eigenes. This guy said, my goodness, these people are worried for me. I need to go there to make sure that they are okay. Sagte, meine Güte, diese Leute machen sich Sorgen mich. Ich muss zu ihnen gehen, zu sehen, dass es ihnen wieder gut geht. I want to go there and comfort them, telling them that I am fine, God healed me. Ich möchte zu ihnen gehen, sie trösten, ihnen sagen, dass es mir gut geht und Gott mich geheilt hat. Life was selfless with these people who walked with Paul because Paul was selfless. Das Leben der Menschen, die mit Paulus unterwegs waren, war selbstlos, weil Paulus selbstlos war. Now look how sick he was. Schau, wie krank war. Paul said, it's true. Paulus sagt, es stimmt. He almost died. Dass fast gestorben wäre. But God showed him mercy and healed him. Aber Gott hat sich seiner erbarmt und ihn geheilt. So the guy was not just sick. Der Mann war also nicht einfach nur krank. The guy was so sick that he was actually looking death right into its eyes. Sondern es war so schlimm, dass er dem Tod ins Auge schaute. And he, Paul clearly declared that yes, it was very serious, but the merciful God has once again prevailed. Und Paulus stellte ganz klar fest, ja, es war ernst, aber der gnädige Gott hat wieder einmal gesiegt. You know, once we understand, sobald wir verstehen, that our, even our sickness can be used. Dass sogar Krankheit genutzt werden kann. And no matter what we go through, it will always turn out victoriously and glorious. Und egal was wir durchmachen, wird es immer siegreich und herrlich enden. And may we learn to live selfless in these moments. Mögen wir lernen, in diesen Momenten selbstlos zu leben. God is a God who always is merciful, always wants us to be well. Gott ist immer gnädig und möchte immer, dass es uns gut geht. But the incredible thing in this is, doch das Wunderbare darin ist, the heart of these two incredible men, Paul and Epaphroditus. Das Herz dieser beiden außergewöhnlichen Männer, Paulus und Epaphroditus. You know, Paul really wanted to send him and Epaphroditus really wanted to go. Paulus wollte ihn wirklich senden und Epaphroditus wollte wirklich gehen. And both of them for selfless reasons. Und beide aus selbstlosen Gründen. Man, they are worried about me. I don't want them to be worried. I want to show them God and mercy. Everything is fine. Mann, die sind um mich besorgt, aber ich möchte nicht, dass sie wegen mir in Sorge sind. Ich möchte ihnen Gottes Gnade zeigen, dass alles in Ordnung ist. You know, many times I think I wish we would have more apostles like these guys. Manchmal wünschte ich, wir hätten mehr Apostel wie diese beiden. Not some of these self-proclaimed apostles who don't have a heart like Paul. Nicht diese selbst erklärten Apostel, die nicht so ein Herz haben wie Paulus. And look how sweet Paul is. Schau, wie toll Paulus ist. And I'm so thankful to God for his healing. Und ich bin Gott so dankbar für seine Heilung. As I was spared from having the sorrow of losing him on top of all my other troubles. Denn so blieb mir der Kummer erspart, ihn zusätzlich zu all meinen anderen Schwierigkeiten zu verlieren. So Paul obviously was not concerned about himself in a selfish way. Paulus war nicht egoistisch um sich selbst besorgt. But they knew that they walked together in fulfilling God's purpose, not just in a selfish codependent relationship. Doch er wusste, dass sie zusammen dienten, um Gottes Bestimmung zu erfüllen und keine egoistischen, co-abhängigen Beziehung hatten. So Paul said, I'm so thankful that God has given me him, so I don't have more sorrow in losing a fellow minister. Paulus sagte also, ich bin so dankbar, dass Gott ihn mir gegeben hat und ich nicht zusätzlichen Kummer habe, einen Mitstreiter zu verlieren. God is amazing and these guys showed the character of God. Gott ist wunderbar und diese Männer spiegelten den Charakter Gottes wider. So I have a question. Ich habe also eine Frage. Are you showing the character of God in daily life? Spiegelst du den Charakter Gottes im täglichen Leben wider? Do you have relationships like that? Hast du solche Beziehungen? We all are supposed to have them. Wir alle sollten sie haben. And I will see you guys tomorrow. Und wir hören uns morgen wieder. Bye bye. Ciao.